Bayern 2. Hörspiel Artmix. Bei einem Anschlag auf die französische Satirezeitung Charlie Hebdo werden in Paris im Januar 2015 mehrere Menschen getötet und schwer verletzt. Für die österreichische Autorin Elfriede Jelinek war das der Auslöser für den Text Wut, den Sie heute Abend im Hörspiel Artmix hören können. Jelinek entfesselt in ihrem Text jene Wut, die zu diesen Gewalttaten geführt haben mag. Doch bleibt sie nicht bei den Tätern. Denn wütend sind alle, die im Stück auftreten. Von deutschen Wutbürgern bis hin zum antiken griechischen Herkules. Und nicht zu vergessen natürlich die Autoren selbst, angesichts des Terrors und Populismus in der Welt. Jelinek erhielt 2004 den Literaturnobelpreis und ist hier, wie auch in vielen ihrer anderen Werke, sarkastisch. Im Griechischen bedeutet das den Vorgang des Zerfleischens. Und genau das macht sie. Sie verbeißt sich in der Sprache, besonders gern, wenn diese roh ist. Sie schüttelt sie und lässt die Worte nicht mehr los. In den sich überlagernden Bedeutungsebenen scheinen aber auch Fragen auf. Was kommt nach der Wut? Was bewirkt sie? Zerstörung und Ausgrenzung? Oder kann diese Wut auch Motor und Verbindung sein? Wütend, ziemlich wütend, weil diese Politmarionetten offenbar ihre Aufgabe vergessen haben. Ich könnte kotzen über euch. Sag mal, merkt ihr eigentlich noch was? Kriegt ihr überhaupt noch mit zu dem, was bei rund um euch herum passiert? Hör mal, Leute, das reicht mir langsam. Und jetzt werde ich wirklich mal sauer. Das kann ja wohl überhaupt nicht angehen. Was in diesem Land stattfindet! Na, Halleluja, ey, mir platzt der Arsch! Wut von Elfriede Jelinek. Eine Saat? Eine Saat sollen wir sein? Männersaat. Nein, da sind auch Frauen. Geharnischt, aber beide Geschlechter. Manche auch nur geraubt. Mit uns beiden sind wir. Mit uns sind wir schon drei. Juden und Christen! Zufrieden sei, wenn du ihrem Weg folgst. Möge Allah diese Schayatin vernichten. Wieder ein Attentat. Das Weinen und die Trauer sind jetzt unendlich groß. Und das ist verständlich. Aber jetzt ist es an der Zeit, wütend zu werden. Und man heult immer viel über Leute, die in anderen Ländern am Sterben sind. Und die Tränen sind berechtigt. Die Tränen sind voll berechtigt. Und die Wut ist komplett berechtigt. Kurz zur Erinnerung. Sie werden es morgen wieder vergessen haben und den Zorn in die eine und dann wieder in die andere Richtung schreien. Je nachdem, wer Sie sind und welche Wut Sie haben. Den Zorn werden Sie dann singen, nachdem Sie etwas nachgedacht haben, weil es überall brennt vor lauter Jammer, der nicht Ihrer ist. Seelen werden zum Himmel steigen. Die anderen werden sich selbst den Hunden vorwerfen. Die Seelen werden flattern wie diese Taube, die der Heilige entsandt hat. In seinem Namen werden wir diese Operation an den Zeichnern, eine OP, die sie nicht überleben werden, durchführen. Überall kommen wir. Ich sage ausdrücklich nicht überall hin, denn wir sind schon überall. Ja, ich auch. Aber ich schaue es mir eh nur im Fernsehen an. Wir müssen doch gar nicht erst hin. Wir sind schon dort. Moment, ich werfe meinen Blick zur Abwechslung aus dem Fenster. Keiner gibt ihn mir zurück. Es stimmt, wir sind da. Wir werden sterben. Es war so grauenhaft. Wir hätten sowas nicht tun können, wären wir gewesen. Es hätte aber sein können, dass wir vorzeitig das Ende erreichen. Das hätte dann unser Gott bewirkt. Und was hat Ihrer getan? Was hat Ihrer in der gleichen Zeit getan, während wir brav gestorben sind? Nichts. Nichts hat er getan. Das ist so einer, der nie in der Zeitung steht, der Gott. Der liegt auf fauler Haut oder er hängt irgendwo rum, horcht seine Gegner aus. Aber dann macht er erst recht nichts. Er weiß nicht einmal, wer seine Gegner sind. Wir sind seine Gegner. Aber glauben Sie, der unternimmt was? Er wird Unternehmer, unternimmt aber nichts. Er ist kein Arbeiter, denn er tut nichts. Der macht nichts, der will nur spielen. Unserer macht wenigstens was. Nein, ich höre, er will, dass wir es ausführen. Dass wir unsere Wut ausführen, das bissige Tier, für das es keine Leine gibt. Und wir, unzertrennlich mit ihm und mit dem Tier in uns, unterstützen ihn gern dabei. Gedacht ist es so, dass alle Bürger der Stadt in den rasenden Taumel gezogen werden und dann aber wirklich schalten wir das passende Gerät ein, um uns selbst anzuschauen, obwohl wir uns seit langem kennen. Ist das nicht toll? Wir sind wieder im Fernsehen. Aber es kommt keiner mehr. Keiner traut sich her. Unbeweglich sitzt er da, der Herr. Knechte würden wir nicht einladen. Er muss sich auch nicht bewegen, denn wir bewegen uns für ihn. Und seine Gesandten sind ja auch noch da. Schießen Sie los. Das muss man Ihnen wohl nicht zweimal sagen. Die haben sich zwar selber gesandt, aber sie haben seinen Markennamen benutzt, ohne für das Schutzrecht zu bezahlen. Und nun müssen sie ihn selber schützen, ihren Herrn. Der Name sagt uns leider nichts. Er soll einen anderen benutzen. Er muss uns nichts sagen, denn es ist alles gesagt. In seinem Namen ist dafür schon alles gesagt. Da ist alles drin. Da ist Musik drin. Oder je nachdem, was man hören will. Und so wird in ihren Augen irgendein Wille vollendet werden. Es war 11.30 Uhr, eine Salve von Schüssen mitten in der Rue Nicolas Appert. Zwei vermummte Männer schießen bei ihrer Flucht auf einen Polizisten und töten ihn. Wir haben den Propheten Mohammed gerecht, sollen sie gerufen haben. Wir haben Charlie Hebdo getötet. Dann flüchten sie. Da sind einmal Drachenzähne gesät worden. Und dann ist diese Männersaat daraus gewachsen. Es hätte ja auch was anderes wachsen können. Auch Frauen hätten dort wachsen können, weil die Helden doch immer welche brauchen. Hier, bei uns, sehen Sie sie schon. Wie gern würden sie mit dem Blut des Mannes, dessen entsetzliches Haupt färben, also ihn umbringen halt. Man sieht es ihnen an, dass sie das wollen. Durch Sieg hätten wir uns und alle befreien können. Angreifen und besiegen, das ist das einzig Wahre. Umbringen? Gern. Immer und überall. Sogar dort, wo ein Halteverbot es verwehrt, wo eine versperrte Kühlkammer es verwehrt, wo eine falsch eingegebene Ziffer an einer Haustür es verwehren hätte können. Nein, nicht. Wir haben schon die richtige Zahl. Wir gehen jetzt da rein und dann eliminieren wir eine andere Zahl. Eine Zahl von Menschen. Ein paar kleine Zeichner. Mehr sind sie nicht und mehr werden sie nicht. So werden sie gestraft. Nicht unberühmt auf Erden sind diese Männer, zu deren Haus wir gesandt wurden. Keine bahnlosen Wüsten sind zu besänftigen, kein wildes Meer ist zu beruhigen. Wir kommen da rein mit dem Türcode und fertig. Unsere Frevlerhände treten schon in Aktion und fertig, fertig, fertig, Dauerfeuer. Gott sei Dank, da ist das Foto, das Bild der Zeichner. Es stimmt nicht. Das haben wir uns doch gleich gedacht, dass das eine total abwegige Darstellung ist. Es stimmt nicht. Ihr werdet ins Gras beißen. Nein, nicht ins Gras. In den Staub einer schlichten Allgemeinwohnung und weg mit euch. Prophet, was soll dieser Ruf von dir? Warum rufst du jetzt an? Was soll dieser Ruf? Dieses Haus bebt gerade. Etwas schreit. Wir verstehen unser eigenes Wort nicht. Da schreien Sterbende. Nein, da schreit niemand. Die könnten wirklich ruhiger sterben. Nein, das stimmt nicht. Es war Stille. Die waren gleich tot. Was schreien die nicht? Es wäre doch für einen guten Zweck. Es stürzt noch ein, das Dach von diesen Schreien. Doch, das muss ein anderes Schreien sein. Woanders. Es ist ein schwarzer Tag für alle Journalisten. Vor allem aber ist es ein schwarzer Tag für die Opfer und Angehörigen des Anschlags auf die Satirezeitung Charlie Hebdo in Paris. Mindestens 12 Menschen sind tot. Die Täter konnten fliehen, sind aber inzwischen wohl identifiziert. Weh, weh, das Leid. Glatter Lungendurchschuss. Nein, die Schulter war's. Oder was weiß ich. Können Sie nachlesen, wohin die Schüsse einschlugen, wo und in welchen Leib und wie oft und überhaupt. Das Leid. Wie beklage ich meinen Freund, der schon tot ist, aber davor auch noch fleißig gezeichnet hat. Immer gezeichnet. Überall nur gezeichnet. Gezeichnet den Unaussprechlichen, den Unvorstellbaren. Den haben wir uns vorgestellt und ausgesprochen. Wir haben uns ausgesprochen und ihn dann auch noch gezeichnet. Das war unser Fehler. Jetzt, da es zu spät ist, sehen wir das ein. Was bitte? Keine Ahnung. Ach, wie beklagen wir uns schon wieder. Dabei war Spotten doch unser Geschäft. Das haben sie uns ausgetrieben, als unsere Seelen zu unseren Körpern hinausrasten. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie die sich beeilt haben. Ein Bus stand schon bereit. Unsere Seelen sollten weg, weg mit ihnen. So, jetzt klagen angesagt. Bei uns. Schreien nicht, klagen. Da drin ist es grauenvoll, alle tot. Der Rest von uns schwer verletzt. Keines Sehers bedürfen wir mehr, der uns sagt, was wir zeichnen sollen und wie wir was sehen sollen. Das wissen wir jetzt von allein. So nicht. Wir sehen. Wir sehen. Ja, uns hat man jetzt die Augen geöffnet. Jetzt, da es zu spät ist. Den Propheten hätten wir gar nicht erst sehen sollen, dann hätten wir ihn auch nicht gezeichnet. Aber ansehen mussten wir ihn, obwohl wir von seinem hohen Ansehen schon wussten, wie hätten wir ihn sonst zeichnen können. Angeblich war er das gar nicht selber. Zu spät für diese Erfahrung. Ich meine, das erfahren wir leider zu spät. Jetzt sehen wir ihn wieder. Wir erkennen ihn sofort, dafür ist es jetzt fürs Zeichnen zu spät. Das neueste Foto haben wir damals eben nicht gehabt. Das soll keine Entschuldigung sein. Diese Zeichnung ist nicht realistisch. Es ist doch klar. Wir haben sie gemacht, von Anfang bis Ende. Aber realistisch ist sie natürlich nicht. Nicht einmal ähnlich. Ach, grauser, grauser Mord. Und wofür? Nur, weil wir gezeichnet haben? So schlecht waren wir auch wieder nicht. Tot sind wir. Tod, unsere Kinder, unser Werk, unsere Zeichnungen, die sind jetzt tot. Das können wir nie wieder tun. Wir hätten gern, sie würden weiterleben und sich dann erst am Ende auf den Boden legen. Bitte um Schutz vor bösen Anschlägen. Höre, lieber Gott, meine Stimme in meiner Klage, wenn du das aushältst. Es klingt ja auch wirklich nicht gut, nicht gut genug für dich. Wir sind zu klein für dich. Für uns, oh Gott. Behüte bitte mein Leben vor den schrecklichen Feinden. Es sind zu viele. Ich habe nicht den Überblick über sie. Sie verstehen sich auf ihre bösen Anschläge. Die gelingen ihnen schon sehr oft. Zu oft, das muss ich zugeben, leider. Sie reden davon, wie sie Stricke legen wollen. Und sie sprechen. Also sagen wir mal so. Sie sprechen Folgendes. Zuerst sagen sie immer den Namen ihres Gottes. Das gehört für die einfach dazu. Obwohl es nicht einfach sein kann, ihn sich zu merken, den Namen Gottes auszusprechen, wenn man mit den Gedanken schon woanders ist, wie viele man wohl erwischen wird. Wieso fürchten die sich nicht? Wenn schon nicht vor uns, dann wenigstens vor ihrem Gott. Wieso haben die keine Angst? Wie kann das sein? Wer kann sie sehen? Du kannst sie doch bestimmt sehen. Du siehst ja alles. Corinne Ray, who survived Wednesday's massacre at the Parisian magazine Charlie Hebdo, was forced to key in the security code to let the gunmen, who went on to kill 12, into the magazine's offices. She had just returned to work when she was ambushed by men who spoke perfect French and said they were from Al-Qaeda. Seconds later, the gunmen burst into the newsroom and started shooting, killing with a ruthless efficiency. Ray said she looked on helplessly as fellow cartoonists were murdered in cold blood right before her eyes. Bitte sag uns, wo sie sind. Kommen sie schon die Treppe herauf? Haben Sie den Türcode geknackt oder hat Ihnen den jemand gezeigt? Egal. Sie haben Böses im Sinn und halten es auch noch geheim. Erst nachher kann man es in den Netzwerken sehen, in den Netzen des Sozialen, auf dem Soziositz des Netzes oder was weiß ich. Sie versenden das Böse auch in Redaktionen, in denen Sie dann die Redakteure umbringen. Wozu etwas versenden, das dann keinen Empfänger mehr trifft oder Millionen davon? Ein Wahnsinn! Wer kann Sie sehen? Wir sagten es schon. Also bitte wer? Sie haben Böses im Sinn. Das haben wir auch schon gesagt. Unsere Musik hilft Ihnen, sich tief zu entspannen, Gott zu loben und sich wohlzufühlen, wann immer Sie wollen. Bestellen. Gott, du willst ja nicht immer dasselbe anhören. Du wechselst sonst den Kanal, doch dort läuft nur Werbung und es laufen Verkaufsshows. Du stellst stattdessen schon die Mülltonne auf, bevor wir noch fertig gebetet haben, damit wir den Schund dort hineinschmeißen, denn nur du bist wichtig, sonst keiner. Die Gottlosen sollen zu den Toten fahren, alle Helden, die Gott vergessen, sollen auch wegfahren. Die Hoffnung der Gestorbenen soll nicht verloren sein. Nur finde ich sie leider nicht. Was soll man da machen? Herr, steh auf, dass nicht Menschen die Oberhand gewinnen. Schon passiert, leider. Die herrschen jetzt über dich, Herr. Irgendeinen Knecht wirst du wohl haben, sonst wärst du kein Herr. So, lass alle Heiden, nein, Helden, nein, Heiden, also alle außer uns, nicht wahr, vor dir gerichtet werden. Warum tust du es denn nicht? Hey! Lege, Herr! Einen Schrecken auf sie. Dass sie die Heiden, nein, eindeutig die Helden. Es steht nicht so da, aber es müssen die Helden gemeint sein. Herr, lege deinen Schrecken auf sie, dass sie erkennen, dass sie auch irgendwas sind. Hier steht Menschen, dass sie Menschen sind, steht hier, genau. Genau das steht hier. Aber hier steht keiner. In Syrien hat die IS-Miliz den Baal-Shamin-Tempel in Palmyra in die Luft gesprengt. Der Tempel aus dem 2. Jahrhundert nach Christus war eines der wichtigsten Bauwerke in Palmyra. Aber es gefällt dir ja so. Es gefällt dir so, wenn Menschen gegen dich wüten. Bringt es dir was? Was? Genau, es bringt dir Ehre. Und wenn sie noch mehr wüten, bist du auch gerüstet, Herr. Sie verbrennen für dich alle Gotteshäuser. Und wenn keine mehr da sind, verbrennen sie auch die anderen Häuser. Du stürzt sie zu Boden, doch sie machen weiter. Doch der Boden hält niemanden auf, es sei denn, er läge drunter. Man sieht die Messer sich heben, als wären die Menschen das Dickicht des Waldes. Man sieht sie an Heiligtum verbrennen, bis auf den Grund entweihen. Die Wohnung, die unter deinem heiligen Namen eingetragen ist, die kann nun nicht mehr vermietet werden. Herr, als Hausbesitzer bist du eine Niete. Das hast du dir nicht so vorgestellt, was? Du spielst mit dem Tod, das ist alles ein Spiel für dich. Du spielst mit dem Bösen und lässt es manchmal sogar gewinnen. Aber nein, alles auf Anfang. Bitte nicht schreien, es würde Ihnen nichts nützen. Ihren Wagen dürfen Sie erst besteigen, wenn das hier aus ist. Wenn es wirklich ganz aus ist. Es dauert genauso lange, wie ich es will. Die sind uns nicht zu geringfügig, die Zeichner, wollten wir noch sagen. Die sind nicht gering zu schätzen. Bitte, vielleicht von anderen Menschen, aber wir schätzen sie sogar sehr. Die sind jedes Todes wert. Die werden niemanden mehr beleidigen, das haben wir hiermit verhindert. Was ihnen unsere Wertschätzung schließlich gezeigt hat. In unserer Sicherheit des Wählens und Entscheidens haben wir uns für ein paar Zeichner entschieden. Wir strecken sie alle nieder in dem Hain, wohin sie sich geflüchtet haben mit ihren blöden Stiften. So klein die Stifte und machen so viel Unfug. Mehr können sie nicht, mehr kennen sie nicht. Das ist nichts, die schlachten niemand. Und den sie schlagen, den vergessen sie sofort wieder. Bleistifte und ihre trauernden Angehörigen, die Spitzer, die Anspitzer. Und doch, von ihrer Göttin der Gewalt wohnt fern die Scheu, und so scheuen wir uns auch nicht. Wir sind der Fremdlinge Mörder, wir haben sie erschlagen, was hier für sämtliche Todesarten gemeinsam steht. In der Antike hatte man noch nicht so viele Möglichkeiten, nicht wahr? Die Bahn ebneten sie sonst noch anderen Spöttern, aber die werden sich jetzt hüten. Die trauen sich jetzt nicht mehr aus ihren Kapuffs, wo sie sich eingesperrt haben, in luftloser Dunkelheit. So leben diese Leute nämlich. Nie an die frische Luft. Immer nur zeichnen in ihren Buden, in ihren Büros, sogar in ihren Taschen. Immer nur den Stift, der ihnen aufgeht, in der Manteltasche oder woanders. Der Stift, der ihnen immer aufgeht wie eine Impfnarbe. Nicht einmal die gibt es mehr. Die dazugehörige Krankheit ist nämlich ausgerottet und ausgemerzt. Die gehen auf, die Narben, aber ihre Rechnung nicht. Die geht nicht auf, dafür sorgen wir. Und der Tod, besagte Totenfluss, der ist das Ziel unserer Mühen. Es endet ihr Leben und sie kommen nicht mehr zurück. Wir haben es beendet. Gut so. Wir kriegen die alle. Wir kriegen euch. Wir wollen die weite islamische Welt. Allahu Akbar! La ilaha illallah! Jesus Christus war ein Moslem. Ob es mir glaubt oder nicht. Warum hatte Jesus ein Vollbart? Warum hatte kein Christ Vollbart? Ein Vollbart. Warum hat Jesus gefastet? Sie jeder Moslem. Warum? In der Bibel steht selber, Jesus fiel mit dem Angesicht zu Boden und betete. Er betete wie ein Moslem. Er war ein Jude, der einmal Moslem war. Was heißt Moslem auf Deutsch übersetzt? Das wissen Sie ja gar nicht. Digga, ich gehe jetzt von hier. Verpisst euch, Alter. Allah soll euch bestrafen, alle. In der Töten wenden wir uns gegen das saugende Nichts, das unser Vater wäre, der uns, jedem von uns, zusteht, damit wir ihn bekämpfen können, damit er mit uns geht und dem Leiden, das allen auferlegt ist, treu bleibt. Doch wir haben ja keinen. Mit diesen Morden wollen wir doch gerade unsere Ansprüche auf einen Vater geltend machen, auch wenn es verkehrt ist. Wir stellen hiermit den Antrag. Die Christen und die Juden tragen das Gesicht unseres Vaters, was ihnen nicht zusteht. Sie haben das Gesicht gestohlen. Nicht jedem steht sein Gesicht. Das ist leider so. Und nicht jedem steht sein Gesicht zu Gesicht. Traurige Wahrheit. Deshalb will er ja ein anderes. Wir haben einen Vater ganz ohne Gesicht. Also kann es jeder sein. Unter die Augen treten können wir Vater und Mutter nicht mehr. Das macht uns ja so böse. So wütend. Uns beschirmt keiner. Der Lenz wird verschwinden. Unsere Jugend wird genauso aufhören. Leider werden wir nicht merken, wann. Gut, dass wir das nicht mehr erleben werden, wenn wir so jung noch der Totengewand anziehen müssen. Diese Götter! Nein, unserer nicht. Der ist einzig und allein. Die anderen, die Witzfiguren. Aber wen zeichnen sie? Unseren. Unseren Gott, von dem sie gar nichts wissen. Einer der drei islamistischen Attentäter von Paris hat sich in einem Video zur IS-Miliz bekannt. Das mit dem Bilderverbot ist auch eine Lüge. So, jetzt wissen Sie es. Können aber dieses Wissen nicht mehr verwerten. Machen Sie da jetzt was draus. Jeder soll den anderen zeichnen, den er nicht kennt. Wir bleiben dann ruhig. Die aber, wie gescheuchte Vögel, werden sie auflegen, nicht jedoch Schutz suchen unter der Mutter Kleid, sondern sie werden die Hand gegen uns heben, weil wir für die Mama heute so ein schönes Bild gemalt haben, das ihr sehr gefallen hat. Aber nein, denen gefällt es ganz und gar nicht. Die Mama hat vielleicht gelogen. Und es hat ihr gar nicht gefallen? Sie werden Pfeile auf uns richten, auch wenn wir uns sicher fühlen, auch wenn wir uns vor ihnen auf den Boden werfen, um Verzeihung bitten und die Religion wechseln, auch wenn wir ihnen unsere Frauen geben. Keine Chance. Sie wollen uns auch. Sie wollen uns noch mehr als ihre eigenen Frauen. Wir können uns hinter keiner verriegelten Tür vor ihnen verstecken. Mit den Frauen kann man immer noch was anfangen. Mit uns nicht. Bitte, bitte, lasst uns doch am Leben. Keine Chance. Wir würden gern, doch es geht nicht. Und nein, wir würden es auch nicht gerne tun. Es stimmt einfach nicht. Was soll da nicht stimmen? Es gibt doch dieses Video davon. Wenn das kein Beweis ist, wie gern wir das tun. Über Juden kann ich viel erzählen. Witze macht man darüber. Juden, keine Ahnung, ich weiß. Sie sind geizig. Ich mag keine Juden. Ich bin Moslem, ich hasse die. Ich habe ja viel über Geschichten gehört, über Juden. Daher ich als Moslem bin, bin ich nicht so arg interessiert eigentlich, ja. Brauchen wir nicht weiter reden, das sind geldgeile Schweine, Arschlöcher, Missgeburten und können ausgerottet. Keine Ahnung, die Juden waren das, nicht wir. Die verbieten alles und wissen trotzdem immer, was sie zu tun haben. Sie haben wenig zu tun und verdienen trotzdem so viel Geld. Ja, die Juden verbieten einem alles, also nicht uns. Wir sind keine. Sie verbieten sich selbst so viel, damit sie sich auskennen. Den Namen ihres Gottes dürfen sie nicht mal schreiben, wenn sie schon nicht zeichnen können. Da wäre er dann allerdings etwas anderes. Er wäre nicht mehr der Ewige. Keine Sorge. Die Religionen entwickeln sich derzeit im Allgemeinen alle recht toll. Prescht die eine vor, zieht die andere sofort nach. Nur wir sind etwas hinten und müssen angezündet, nein, angefeuert werden. Was sagt der Denker dazu? Zufrieden sei, wenn du ihrem Weg folgst. Möge Allah diese Shayatin vernichten. Das Außerordentliche kann nicht das Auffallende. Das Äußerste muss das Innerste sein. Und die Juden, die sollen nicht so durch ihre Käppchen und Hüte auffallen. Wir haben sie gewarnt. Religion ist in sich und an sich genauso nutzlos wie das Denken. Das wurde oft bewiesen, wenn auch nicht von den Juden. Diesmal nicht, tut mir leid. Die waren es. Die waren das mit dem Denken, von dem sie in meinen Augen aber nur beschränkten Nutzen haben, wenn sie alle umgebracht werden? Ist so. Wenn sie nicht nachgeben, müssen sie umgebracht werden. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. In ihrer Öffentlichkeit. Ich meine, dass sie es immer noch wagen, sich öffentlich zu zeigen, liegt ihre Kühnheit. Die waren es immer. Wir warnen, dass die es waren. Sie müssen Adonai sagen, wenn sie ihren Gott nennen. Während wir den Namen des Unseren laut herausbrüllen müssen, bevor wir töten. Ja. Das geht schnell hier. Tür eintreten und aus. Ich sagte nicht zur Tür eintreten, aber egal wer da spricht, er sagt, wir müssen uns nicht genieren, nicht wahr? Es geniert sich ja keiner mehr. Warum also wir? Wir schreien den heiligen Namen laut heraus, wir brüllen ihn, wir sehen keinen Sinn darin, ihn zu verschweigen. Bitte, da gibt es Zwischenstufen, die Sie alle nicht wählen. Sie meinen wohl, jeder soll ihn kennen? Sie haben recht. Und jeder kennt ihn jetzt auch. Seit neuestem kennt ihn einfach jeder. Wir sind ein Mann entsprossen. Ja, einer Frau auch. Aber die gibt es jetzt nicht mehr. Doch war sie einst leider nötig. Beleidigt darf sie nicht werden, die Frau. Aber sonst darf man alles mit ihr machen. Der Vater hätte uns von der Rechtlosigkeit trennen können. Er tat recht, rechtzeitig zu sterben. Denn jetzt haben dafür wir mit allem Recht, was wir tun. Wir sind jung und könnten noch viel mehr tun, falls gewünscht. Wir haben Zeit. Eine schmerzlich süße Lust ist unsere Jugend. Eine schimmernde Wehr. Denn wir müssen uns doch wehren. Wir müssen uns wehren, bevor noch was passiert. Am besten, wir wehren uns schon vorher, bevor uns einer ins Unheil stürzt. Wir teilen gern. Wieder hat die IS ein brutales Propagandavideo veröffentlicht. Doch diesmal sprechen die Dschihadisten nicht irgendeine exotische Sprache oder Englisch, sondern Deutsch. Wir danken ihm alleine. Der Dschihad sei wie ein Urlaub, erklären die beiden in dem Video. Es gesagt hat, ist tatsächlich der Dschihad der Urlaub für uns. Im zweiten Teil des Videos stehen die beiden schwarz gekleideten Männer inmitten der berühmten Palmyra-Ruinen in Syrien. Vor ihnen zwei Gefangene, angeblich syrische Soldaten. Und dann wird geschossen. Die beiden Syrer fallen zu Boden. Halbwesen voll des Halbwissens sind wir Jungen. Wir lassen nur entweder oder gelten und zeichnen uns aus durch Hass gegen jede tiefergreifende Besinnung. Wir rennen los, es wird uns gesagt, wohin. Und wir sagen es unseren Freunden gleich weiter. Wir treffen uns dort und verhauen die Leute in der U-Bahn. Unser Halbwissen kann man gut für Glauben nehmen. Dafür geben wir es auch aus. Kriegen aber nichts zurück als Tod, den wir auch selber erzeugen. Diese Produktion lagern wir nicht aus. Wir schauen uns den Tod an. Verbrannte, zerstückelte, erschossene. Und dann können wir ihn schon selbst herstellen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber dafür kann man es dann. Was auch immer. Wie kann man bloß jemanden köpfen, wenn man es nicht gelernt hat? Man macht es einfach, bis man sich selbst zum Hals heraushängt. Nein, im Gegenteil. Bis der Film fertig ist und speisen kann. Ich meine, in Kanäle eingespeist werden kann. Licht bitte. Sie wollen Veränderung für dieses Land, aber natürlich soll man die Veränderung auch sehen. Langsam wird's Zeit. Das ist genau, was wir wollen. Sie haben ein nationales Interesse, ohne nationalistisch zu sein. Denn das dürfen Sie nicht. Aber die Jugend kommt jetzt herauf und will ihre Zukunft. Wir treten an gegen den großen Austausch. Wir treten den Verursachern der aktuellen Krise, den One-World-Globalisten entgegen. Ausgerechnet ihr, die jahrzehntelang Menschen weltweit für euren Profit ausgebeutet habt, wollt nun die Heilsbringer sein? Wir glauben euren Lügen nicht mehr. Heimat, das ist Geborgenheit, Berge und eine unbeschwerte Kindheit. Die Globalisierer arbeiten für ihren Profit an einer Entmenschlichung der Welt. Wir lassen aber nicht von unserer Heimat. Heimatrecht ist Menschenrecht. Wir werden ihnen unsere geschichtliche Wirklichkeit in den Weg werfen. Und schon kommt sie nicht mehr weiter, die Jugend. Unsere Wirklichkeit steht dem entgegen. Wir werfen uns ihr entgegen als eine Art Block. Nicht wahr? So was Großes, Hartes. Und weil es durch den Block eben nicht weitergeht, nicht weiter aufwärts geht, ist sie bereit, uns als Widerstand zu nehmen für jenen Kampf, in dem allein ein großes Sein eines Volkes sich entzündet. Und schon brennt es. Es brennt! Ja, es brennt! Und furchtlos streben Sie nach dem Unmöglichen. Die Kinder mit den Kreisen finden Sie sehr schnell zu einer gemeinsamen Führung. Und das wird nicht Ihr letzter Schaden gewesen sein. Wir wollen nicht den Todeskampf dieses Volkes sehen und nicht andere Todeskämpfe. Wir wollen das bisherige nicht mehr mitschleppen. Das werfen wir weg! Auch die Entwürfe, die andere prägen sollten, werfen wir weg. Wir brauchen sie nicht mehr. Wir entsprechen unseren Entwürfen schon. Was brauchen wir neue? Wir haben uns selbst entworfen. Wir sind unser prägender Entwurf. Und das nehmen wir mit. Sich nicht abdrängen lassen. Sich aber genauso wenig vermengen lassen. Keinesfalls. Wir brauchen keine Lehrer mehr. Wir sind unsere eigenen Lehrer. Wir brauchen keine Vertreter mehr. Wir vertreten uns selbst. Wir setzen uns mit nichts mehr auseinander, wenn wir einmal beisammen sind. Wir steuern uns selbst in die rechte Richtung. Und alle, die Führer sein wollen, die brauchen wir nicht mehr. Wir führen uns selbst. Wir führen uns selbst aus dem unauffälligen Dasein hinaus zu eigenem Schaffen. Wir erschaffen uns eigens selbst. Wir sind nämlich die Selbsterschaffenen. Nennen wir uns ruhig so. Gott! Brauchen wir gar nicht. Wir sagen, wir brauchen ihn, aber wir brauchen ihn gar nicht. Wir verlieren die geistige Führung nicht aus dem Auge, denn wir führen uns. Wir führen uns auf und wir führen uns weiter. Wir sind unsere weiterführende Schule, das Leben. Jetzt schauen wir schon recht gern dem Todeskampf anderer Völker zu, die nicht mehr benötigt werden. Immer lieber sehen wir das. Jetzt sind ja wir da. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wir kommen. Wir sind die Kommenden und kommen auch wirklich. Wieso begreifen die das nicht? Weil man uns nicht ernst nimmt. Und zwar, weil es keinen Grund gibt, uns ernst zu nehmen. Das hat sich nun geändert. Der Zugang zu diesem Abgrund war lange vernagelt, wie diejenigen, die da rein wollten und die da rein mussten. Der Abfluss von dem Abgrund war verstopft von alten Körpern, die schon lang dort lagen. Jetzt ist er offen. Man kann den Deckel heben. Das ist tatsächlich schon öfter gemacht worden. Wir sind der Übergang in den Abgrund. Wie bringe ich dieses Volk zu sich selbst zurück? Es wird dann ja sofort weltanschaulich, willkürlich und klein. Alles, was aus dem Volk selbst bequem, nein, nicht selbst, von selbst herauskommt. Was schauen Sie mich an? Ich bin ein anderes Volk und ich bin überhaupt kein Volk. Ich bin ganz allein. Ich bin auch nicht wir, kann ich von mir nicht behaupten. Und außerdem hat das ein anderer geschrieben. Etwas treibt uns an. Wir sind die vielen, die sich gegenseitig bestärken, aber losziehen tun wir lieber alleine. Nur so erreichen wir, was wir sind und was wir bleiben wollen. Wir gehören alle zusammen. Auch wenn wir alleine losgehen mit unserer Waffe, wir gehören alle zusammen zu unserem Gott, der wirklich der Größte ist. Wir gelangen zur Einheit. Es ist zusammengewachsen, was zusammengehört. So steht es um die Selbstgewissheit eines Volkes, wenn es die Möglichkeit verliert. Kein Wunder, dass die Deutschen den Krieg verloren haben, wenn sie so gezaudert und gezögert haben. Mit uns könnte man das nicht machen. Was soll noch passieren? Handwerksbetriebe werden leer geklaut durch die offenen Grenzen. Die Grenzen müssen bewacht werden, verdammt nochmal. Politiker, dort sollte mal geklaut werden, damit die mal wach gerüttelt werden. Wir haben den Kanal voll. Dort drüben erhebt sich in diesem Augenblick noch einer. Und dort reisen drei über die Grenze, wo es sie so hingezogen hat. Obwohl erstmal alles fremd klingt für ihre Ohren. Die Frauen unter ihnen, also die Jungfrauen meine ich, die anderen kennen es schon, die Jungfrauen werden schon bald erkennen, wie es ist, wenn einem nichts mehr fremd ist. Sie werden das von uns Kriegern erfahren. Bald schon morgen wissen sie es. Und sie wissen jetzt schon, in welches Haus sie nach ihrem Tod gehen werden. Denn der Tod ist fest einkalkuliert in ihren Überlegungen. Und danach wird es erst richtig fein werden. Da werden wir selbst die Opfer sein, die wir zuvor gemacht haben. Und ein schönes Grab werden wir gar nicht brauchen. Wir werden woanders sein. Aber wir werden sein. Wir werden etwas Besseres bekommen als so ein blödes Grab. Wir werden zerstreut sein. Unser Körper, nicht unser Geist, in alle Windrichtungen zerstreut, weil es uns auseinandergerissen, in Fetzen gerissen hat. Und jetzt können wir uns nicht mehr sammeln. Nun, das werden andere machen. Wir werden nur schnaubend und stöhnend und brüllend auf irgendeinen staubigen Boden vor irgendwelche Ruinen, die wir selbst ruiniert haben, sinken. Und dann werden wir zu unserem Gott eilen. Das, was von uns noch übrig sein wird, wird sich beeilen. Vielleicht holt er uns sogar persönlich ab. Wir fügen anderen Todeskämpfe zu. Ihr Bilder sollen zu Staub werden. Sie sind ja schon Dreck. Wir erziehen uns nicht. Wir lassen uns nicht erziehen. Meine lieben Schwester, ich lade euch ein zu Hijra fi sabilillah. Ich lade euch ein zum Dschihad fi sabilillah. Folgt der Karawane, schließt euch der Karawane an. Auf dass Allah subhanahu wa ta'ala auch für euch eine von 100 Stufen für die Mujahideen vorbereitet, Allahumma Amin. Wir ziehen jetzt los. Wir lehnen albernes Gerede ab. Wir lehnen es ab, grüne Jungen zu sein. Wir lassen uns nicht belehren. Aber wir sagen, wir seien belehrt worden und ziehen jetzt los. Wir verteilen Todeskämpfe. Wir schauen in die Augen von Kindern oder ehemaligen Kindern. Wir hören, wie sie nach Mutter und Vater rufen. Wir hören nichts. Und wir sind ja schließlich auch nicht ihre Mütter und Väter. Wir schließen ihr Buch. Wir löschen ihre Linie aus, ihre Spur, ihr Denken. Und wir setzen uns an ihre Stelle in diesem Gewühl der Drachenzähne, aus denen wir entsprungen sind. Uns bleibt unser Name, der ist jetzt verewigt. Und wir sind kritisch, aber wir sind nicht feindselig. Kinder töten wir niemals, solange wir leben. Diese Kinder hier töten wir aber schon, denn sie sind ja keine mehr. Über alles andere können wir reden. Nein, wir reden nicht. Wir reden über nichts mehr. Wir sinken nicht zu Handlangern herab. Wir langen aus uns heraus und ziehen am Abzug. Dazu ist er da. Unsere Überheblichkeit ist berechtigt, denn wir sind ja erhoben über alle. Nur die, die mit uns eine zukünftige geistige Welt aufbauen wollen. Wir nennen sie geistig, aber sie ist es nicht. Wen interessiert schon der Geist? Wen interessiert schon irgendwas außer dem Einzigen, das wahr ist? Nur die töten wir nicht, denn wir Menschen, besiegen an Tugend dich, du großer Gott, wenn du ein anderer Gott bist. Wenn du unserer bist, bist du unbesiegbar. Das probieren wir aus. Wenn wir jemanden umgebracht haben, werden wir unbesiegbar gewesen sein. Genau, genau. Bei der Schießerei an der Porte Vincennes und der anschließenden Geiselnahme in dem Supermarkt Hypercaché sind mindestens 2 Menschen getötet worden. Laut Informationen des französischen Senders M6 handelt es sich bei dem Geiselnehmer um den 32-jährigen Amedi Coulibaly. So, er geht hinein. Licht an. Scheinwerfer auf ihn, damit er gesehen werden kann, der Gott. Und damit wir was sehen für den Film. Des Hauses Hüter sind schon abgeknallt, das hat er gleich gemacht, der kleine Gott. Er spricht in seinem eigenen Namen, den er kaum schreiben kann. Dann muss er ihn eben aussprechen und ins Video hineindrücken. Er spart keinen aus. Er filmt sich selbst als Gott, der sein Eigenungetüm ans Licht geführt hat, der Namenlose. Nein, einen Namen hat er schon. Den will er jetzt verbreiten. Wir leben in Fülle. Die will er. Seine Jugend erfreut uns, die das Alter drückt. Er ist ein ganz neuer Gott. Was kann man Besseres sein? Er kommt dorthin, wo die Sterblichen ihre Sachen einkaufen, wie es ihnen geboten war und geboten erschien. Hier sind alle Menschen gleich, sage ich ihm. Er sagt, ja, hier sind alle Menschen gleich tot. Und zwar gleich. Die Juden, die müssen immer gleich sterben. Mehr ist da auch nicht zu sagen. Sie folgten ihrem Vater in dieses Haus und sehen Sie, das war genau das Falscheste, was sie tun konnten. Warum müssen sie essen? Müssen sie nicht. Warum kaufen sie ihr Essen ein? Und warum ausgerechnet hier? Warum gehorchen sie einem Wort und fühlen sich damit auf dem besten Pfad geleitet? Es ist ein Irrweg, denn sie werden umgebracht. Einer stürzt ihnen nach und tötet sie. Und davon macht er gleich einen Film. Das ist nicht das ewige Leben, wie ein anderer Gott es verheißt. Sie haben den Falschen genommen und es stellt sich heraus, sie leben nicht ewig. Sie sollen nicht leben. Warum eigentlich? Weil sie sind, was sie sind. Denn voll Gold sind ihre Wohnungen. Und wir haben nichts. Und in Dunkel sind wir gehüllt. Die aber, die Juden, stehen immer sofort im Licht. Dorthin stellen sie sich selber. Sonst gibt es das ja nicht, dass man immer nur die sieht. So müssen wir was machen. Da müssen wir was machen, dass man uns besser sieht. Wir strafen Menschen. Das ist unser Auftrag. Jetzt strafen wir einmal diese hier. Niemals werden ihre Schätze unser eigen sein. Also sollen auch sie nicht sein. Wir schmücken uns mit ihrem Tod. Wie ein Schiff, das Boote nachzieht, sind wir die Jugend, die Tod nachzieht, nach sich zieht. Die weichen nicht. Die Juden weichen nicht. Sie sollen weg. Aber nein, sie klammern sich fest. So nah ist ihnen die Gefahr? So nah, sie ist schon da. Per Video aufnehmen und über das Internet verschicken, das geht. Das können wir immer und mit allem machen. Wir können die aufnehmen, die uns nicht aufnehmen wollen. Da kommen wir ihnen zuvor. Ja, das hat er gemacht, der junge Mann. Das hat er gemacht. Per Video und übers Internet. Das geht raus. Das geht jetzt raus in die Welt auf den Füßen des Elektrons. Das funktioniert. Die Kamera hat er mitgebracht. Jugend, ein geringer Preis dafür. Und einen geringen Preis hat er dafür bezahlt. Sich selbst. Vorher haben aber andere bezahlt. 3 Juden oder 4? Wer hat in ihm diesen mordenden Wahnsinn erweckt? Welch schwarzer Zorn! Welch schwarzer Zorn! Doch weh, alles ist vorbereitet, alles mitgebracht. Und dann funktioniert der blöde Laptop nicht. Eigens in den Supermarkt eingeführt und dann geht der nicht. Was machen wir jetzt? Ach, machen wir uns nicht zu viele Sorgen. Der Übeltour wird es schon schaffen, das Video an die Luft und über die Luft und durch die Luft zu versenden, damit jeder weiß, er hat sich morden bis zum Charon, dem Fährmann, durchgeschlagen. Ich bin sorti. J'ai beaucoup bougé. Einer der drei islamistischen Attentäter von Paris hat sich in einem Video zur IS-Miliz bekannt. Die geplanten Anschläge auf den Supermarkt und die Satirezeitschrift Charlie Hebdo seien wegen der französischen Militärinterventionen im Ausland gerechtfertigt. Kalif, les musulmans. Ich schwörte dem Kalifen Treue, sobald das Kalifat ausgerufen wurde, ist Koulibaly mit Blick auf IS-Chef al-Baghdadi zu vernehmen. Er habe gezielt Juden als Ziel ausgewählt. Einer kam durch. Ja, der Film auch. Er wurde über den Computer des Supermarkts verschickt. Schon auf den Stufen der Redaktionen steht er. Nicht meine Schuld, dass er nicht gesendet wird. Der Täter wird trotzdem berühmt werden. Seinen Namen werden wir uns merken. Ich weiß ihn immer noch. Ob nächstes Jahr, das weiß ich nicht. Ich weiß ihn, bis mich meine Wut verlässt. Und er macht es. Er macht es. Er führt seine Morde aus. 4 Stück und gut ist. Und der Filmer wird dann der 5. Tote sein, wenn ich recht gezählt habe. Haben wir etwa die Polizistin vergessen? Ich fürchte ja. Es ist nun mal so. Der Judenhaus muss herangezogen werden, wenn wir nicht wissen, wer wo wohnt und welcher Gott woanders. Dann ziehen wir die Juden heran und ihre Häuser. Ihre Söhne morden wir. Ja, meinetwegen ihre Väter auch. Alle. Wir morden alle. Auf einen, auf zwei, auf drei, auf vier, auf 1000 kommt's uns nicht an. Wir schmieren ihr Blut an die Tür. Dazu nehmen wir nicht nur die Erstgeborenen. Wir nehmen Kinder, Greise, Mütter, Onkel, ja, gern auch Tanten, wenn sie halbwegs nach was ausschauen. Das könnte uns veranlassen, sie zu schonen. Oder auch nicht. Wir machen ihnen Feuer, werfen sie hinein. Denn wir und die, das ist wie Feuer und Wasser, gehört zusammen, mag sich aber gegenseitig nicht. Und keine Göttin, die uns zürnt oder sie beschützt, die Beschnitzten. Wo ist die übrigens hin, die Göttin, damit wir sie anrufen können? Wir werden sagen, o Göttin, singe den Zorn. Singen Sie, Göttin. Ja, Sie sind jetzt dran. Singen Sie vom Zorn dieses Menschen, der entbrannt von sich selbst, den Menschen, naja, den Achaiern, den Alten, nicht allen Alten, man kann sie auch Griechen nennen, wer immer sie waren, der unnennbaren Jammer erregt, der Zorn, mit dem wir Fabriken und Supermärkte und Redaktionen durchrasen, wie Hallen und umsonst geborene Söhne und Töchter erzeugen und Eltern, bald kinderlos und Kinder, bald elternlos. Das ist ein Los, das Sie gewöhnt sind. Wir sind das rächende Strafgericht. Würde uns ein Schwacher treffen, es gäbe ihn nicht mehr lang. So, und jetzt können Sie jammern, die Mütter und Väter und Sonstigen. Kurz blieben wir stehen bei unserem Wagen, weil wir nicht weiter wussten. Da ist das Bild dazu. Da stehen doch 2 Autos quer. Ich habe das Bild jedoch sicher missverstanden, wie alles. Ich verstehe es nicht, aber es geht weiter. Die steigen in ein Auto ein, dann in ein anderes, welches sie rauben. Der Besitzer hat mit seinem Gott offenbar Glück gehabt. Sonst gäbe es auch ihn nicht mehr. Das haben wir natürlich geübt, so. Und wir stöhnen vor gar nichts. Die Waffe schreit wie ein Hund, dem man auf den Schwanz tritt. Wir verfolgen unseren Weg der Macht, die keine ist. Deswegen nennt man sie Macht, weil es nichts macht, ob man sie hat oder nicht. Es macht nichts. Töten muss man, egal wo sich die Macht aufhält. Wenn man töten will, dann kann man es auch. Hier, an diesem Punkt, geht die Wut über in Zorn. Und die Menschen gehen vor Zorn über. Auch die Waffe tobt jetzt. Noch während sich die abgefeuerte Patrone im Lauf befindet, wird ein Teil des hochkomprimierten Gases in die sogenannte Gaskammer geleitet. Eine praktische Einrichtung ohne jede weitere Einrichtung, wo es die Vorrichtung für den Auswurf der Menschheit, nein, den Auswurf der Hülse sowie Spann- und Nachladevorrichtung betätigt. Es muss ja weitergehen. Wer begehrt, dass ich im Zweikampf streite? Ich streite allein gegen alle. Und diese Waffe hilft schon sehr. Sie hilft mir dabei. Da setzen sich alle zur Erde, zur Mutter, da setzen sie sich hin und dann fallen sie im Sitzen, sie fallen um. Ein Held wünscht zu reden, ein Film wird gedreht, die Waffe arbeitet. Nicht eine Feder, Phil, das würden wir ja auch nicht merken. Nicht eine Feder, sondern das in der Gaskammer eingeschlossene, hochkomprimierte Gas speichert die Kraft fürs Auslösen des nächsten Schusses. Und da kommt er. Die Glieder bäumen sich auf wie die Rosse. Da kommt der Schuss und alles ist aus. Im Gegenteil, der fängt jetzt erst an. Der fängt jetzt erst richtig an, denn wir treiben alle in einen Krieg, die noch nicht getrieben sind. Die Hülse zieht aus, der Tod zieht ein, der Hülsenboden schlägt gegen den dem Auszieher gegenüberliegenden Ausstoßer. Sie sollten mal sehen, was für eine Wirkung das hat. Das holt sich das Gerät, holt sich was? Ja, was? Ein neues Magazin. So, der Verschluss nimmt sich halt eine neue Patrone aus dem Magazin und schiebt sie in das Patronenlager, dreht sich und wutsch! Die Warten greifen in die ihnen entsprechenden Aussparungen im Laufblock, welcher den Lauf und den Systemkasten verbindet, wobei der Verschluss verriegelt. Die Patrone wird festgehalten und dann nicht mehr. Dann wird sie freigegeben. Endlich wird sie freigegeben. Da ist sie aber sehr erleichtert. Ich sage Ihnen jetzt nicht, in welcher Stellung die Waffe gesichert ist und in welcher nicht. Jetzt nicht. Sicherung. Jetzt ist niemand mehr sicher. Wenn gesichert, Ladetätigkeit nicht mehr möglich. Hier können Sie nur kurz anhalten, nur wegen der Ladung. Und dann müssen Sie gleich weiterschießen. Dieser Waffe wegen wird vieles erlitten. Das kann ich und das können andere auch sagen. Zum Glück haben wir sie. Unsere arme Kraft flieht dahin, aber dieses Gewehr, ihm bleibt seine Kraft. Es speichert sie in dieser Gaskammer. Sie kennen sie bereits, wohin die hochkomprimierten Gase geleitet werden und dort auf den Gaskolben treffen. Millionenfach bewährt in allen Kammern, die man dafür gebaut hat, ja. Und der Gaskolben wird dadurch in seinem Führungsrohr zurückgedrückt. Stellen Sie sich das vor. Schauen Sie so. Durch diese unglaubliche, vom Gaskolben weitergegebene Kraft wird alles ausgeführt. Spuckt die Waffe alles aus. Kommt alles raus. Das ist unser Geheimnis, das wir bei jeder Gelegenheit hinausschreien. Das ist kein Geheimnis. Heute ist Todesaktion, da gibt es alles umsonst. Es ist ja alles umsonst. Nur nicht der Tod, der kostet das Leben. Aber heute gibt's ihn gratis. Die Bringer der Schmerz rasen im Auto dahin. Dann in einem anderen Auto. Gorgonen der Nacht. Nein, nicht Nacht. Es ist heller Tag. Sonst könnten die einen nicht einkaufen und die anderen nicht zeichnen. Sie würden nicht sehen. Klar, im Flug sausen sie dahin, stacheln den Motor an. Schneller! Wir müssen was. Wir wissen auch, was es ist, aber noch ist es nicht vollbracht. Wir Gorgonen rasen also dahin. Gleich sind wir da. Eine Druckerei in einem Vorort, daneben die Schule. Wir können die Kinder dort nicht aussortieren. Rasch, alles raus, alles muss raus. Mit Schlangengezisch und spuckenden Köpfen der Waffen, mit funkelndem Auge und den 100 Häuptern, in denen nur Müll ist. Wir haben unsere Häupter mit Müll vollgestopft, damit sie aufrecht bleiben. Sonst sehen wir doch nicht, wohin wir schießen. Die Köpfe müssen oben bleiben. Unsere Gorgonenhäupter nach vorn gerichtet. Wir halten Ausschau. 100-fach. Nein, 3-fach nur. Aber es reicht. 2 hier, dort drüben einer. Ein Gorgone mit hoch erhobenem Haupt voller Dreck. Aber was wir wissen, was wir ganz sicher wissen, was wir ganz genau wissen und alle anderen wissen nichts, was wir also wissen, ist, dass wir wie ein Gott diese Unglücklichen hinabstürzen zu ihrem eigenen Gott und schnell werden sie sterben von unserer Hand. Der größte und fürchterlichste Eid zu ihrem Gott hat die hergetrieben. Das kann man jetzt nicht mehr rückgängig machen. Da gibt's keine Taste dafür. Das kann man nicht löschen. Diese Menschen sind ausgelöscht. Und keine Umkehrtaste, keine Rückgängigtaste bringt sie zurück. Die haben einen Gott, dem sie das zuliebe tun. Aber wo ist er? Wo ist sein heiliges Haupt, dem ein Meineid geschworen wird, jede Sekunde einer? Und der Gott nimmt ihn auch noch. Welcher Gott nimmt so einen Schwur an? Ich rate Ihnen, es nicht zu tun, den Schwur nicht zu leisten, irgendwas anderes zu leisten. Ich rate Ihnen, nicht dorthin zu fahren, und Sie tun es doch. Ich spreche, mein Gott lächelt, oder er lächelt nicht, denn ich habe gar keinen. Die aber gehen zu ihrem Gott, zu dem beten sie 5-mal am Tag oder öfter. Sie rufen ihn an, sie schmeißen sich in den Teppichflur und dann panzern sie sich ein. Und dann gehen sie in eine Redaktion und in einen Supermarkt und in eine Druckerei. Letztere nicht mehr freiwillig besucht, die Moschee schon, ja. Also sie gehen in die Redaktion und in diesen Supermarkt, wo sie Juden töten. Und sie gehen in keinen Palast, weil man sie dort nicht hineinließe. Dort kommen sie nicht rein. Sie sind zornig, sie sind wütend. Sie erregen sich über nichts und können mit ihrem Wasser den Brand nicht mehr löschen, der in ihnen tobt. Keine Flamme mahnt sie, klein zu bleiben. So, wie sie sind. Klein zu bleiben und nicht so zu zucken. Egal, die Bewährten, die finden sie. Es ist nur eine Frage der Zeit. Angeklagter, was haben Sie mit all den Menschen gemacht? All den Passagieren, welche Sie transportierten. Sprechen Sie. Ich wollte auswandern, damit ich dort friedlich nach islamischen Regeln, denn das sind die einzig wahren, leben kann. Und Sie, zweiter Angeklagter? Ich wollte nur eine Mitfahrgelegenheit in den Urlaub. Ich wollte im Schwarzen Meer planschen. Und statt eine Pauschalreise zu buchen, stieg ich in das über Bekannte vermittelte Taxi und rechnete mit One-Way-Kosten von bloß 100 bis 150 Euro. Und, Angeklagter, was haben diese Bilder auf Ihrem Handy? Bilder der schwarzen Flagge und von Kämpfern dort zu suchen? Die suchen dort nichts, die wurden gefunden. Ich erkläre das mit meiner Mitgliedschaft in einer Chatgruppe. Ich habe diese Dateien ungewollt bekommen und lehne sie ab. Sie haben sich nach 10 Jahren mit Gesichtsbehaarung rasiert. Warum? Um für 3 Wochen nach Bulgarien auf Strandurlaub zu fahren. Dort werden wir nahtlos braun, auch im Gesicht. Den Rest können Sie vergessen. Reden wir über das, was uns entzweit. Ja, reden wir. Das wäre besser. Es wäre besser, wir redeten. Was taten Sie euch an? Sprechen Sie. Ihr tötet uns, wir töten euch. Das ist wirklich eine sehr einfache Antwort. Wir töten euch, weil ihr die seid, die bestimmen, was überall auf der Erde geschieht. Aber hier bestimmt ihr nicht. Hier bestimmt ihr bestimmt nicht. Das überzeugt mich nicht. Also, was ist es? Ihr hart vergebens, im Finstern gebunden, gerechten Gerichts. Gerecht ist nur das Unsere. Es ist das Jüngste und gilt immer noch. Und zwar für alle. Nur unser Gott ist gerecht. Ihr habt keinen. Ihr aber seid gegen unseren. Mir ist es egal, ob ich eine ganze Stadt umbringe und der Feinde Schwarm aufrege, bis sie auf mich losgehen, was ihnen aber nichts nützen wird. Schwer bewaffnete Polizisten einer französischen Spezialeinheit umstellen in der Nacht ein Haus im Nordosten Frankreichs. Hier in Reims sucht die Polizei nach Hinweisen auf die flüchtigen mutmaßlichen Täter Said und Sherif. Die beiden sind weiterhin auf der Flucht. Die Polizei fahndet unter Hochdruck mit tausenden Beamten und Spezialkräften in mehreren Städten nach den Brüdern. Diese beiden, sie werden auch sterben. Diesmal nicht von des Vaters Hand, aber indirekt schon. Es ist alles wahr, was ihnen gesagt wurde. Schon nach 3 Wochen glauben die alles, als wären sie geradewegs dem Ursprung entsprungen und hätten vorher nichts geglaubt, was man ihnen damals gesagt hat. Komisch. Die glauben wirklich alles. Nein, komisch ist das nicht. 2 Brüder haben jetzt keine Sorgen mehr. Bei jedem wurde einmal dieses Stück Glauben verteilt. Und jetzt wollen sie noch mehr davon. Von wo das herkommt, dort ist noch mehr. Ein Wunder, dass der nach so kurzer Zeit so festsitzt. Aber wir haben unsere Bekehrungen im Akkord. Wir kriegen auch nicht mehr dafür, wenn unsere Gläubiger, die zu Gläubigen werden sollen, 3 Wochen brauchen, um zu unserem Gott zu gelangen, was manche in ein paar Sekunden schaffen. Allerdings nur jene, die schon länger an ihn glauben und eine Schulung absolviert haben, wie man sein Haus verlässt und bald darauf von den Lüften verbogen, nein, verborgen wird. Es gibt aber auch schnell Entschlossene, die das in 2-3 Monaten schnallen. Die haben einen Bonus. Die einen werden Kämpfer, die anderen Überflieger. Was man früher Glaubenseifer nannte, ist jetzt ein Glaubenswetteifern. Aber wetten würde ich nicht abschließen, wer gewinnt. An Tote muss der Gewinn nicht mehr ausgezahlt werden. Das hat sich ausgezahlt. Wir kriegen deswegen aber auch nicht mehr dafür. Daher beeilen wir uns mit dem Bekehren ein wenig. Wenn wir es in einer Woche schaffen, können wir noch ein paar andere bekehren. Wir haben zwar Zeit, aber schnell muss es gehen. Der Krieg braucht Soldaten. Unser Glaube, der wird nicht mitgezählt. Wir haben keinen. Wir nennen ihn nur so. So ist es viel praktischer. Unser Glaube, wir nennen ihn so, weil er sowieso das meiste ist, was man haben kann, ohne etwas zu wissen. Und wenn man etwas weiß, schrumpft das Wissen leider sofort hinter einem wieder zusammen und wir finden den Rückweg nimmermehr, selbst wenn uns Flötentöne locken würden. Also, was ist jetzt mit unserem Glauben? Jeder von uns ist einmalig, auch wenn wir selbst 2 oder mehrmalig sind. Aber das macht nichts. Es ist jeder einmalig, denn jeden gibt es nur einmal. Und wenn es 2 von uns gibt, wie uns beide, umso besser. Was wollte ich sagen? Wir lehnen es ab. Was lehnen wir ab? Wir lehnen es ab zu weinen. Keine unserer Taten hat uns je zum Weinen gebracht, die anderen vielleicht schon. Uns nicht. Wir fliehen nach der Tat, aber wenn uns das nicht weiterbringt, macht es auch nichts. Wir kommen später ja an einen viel schöneren Ort. Sowas haben Sie ja noch nie gesehen. Wir auch nicht. Woran glauben denn die anderen? Hören wir uns doch mal um. Der Zeitgeist ist flexibel. Bindungen scheinen nicht mehr in die Zeit zu passen. Und wer trotzdem suchet, der findet. Vor allem natürlich im Netz. In Sachen Glauben ist dort so gut wie alles möglich. Aha, Sie glauben an irgendwas, das irgendwann dazu führt, dass man Mama ficken möchte und den Vater umbringen? Jeder weiß es, bei Strafe des Todes und der Kastration oder eins von beiden dürfen die das nicht. Entre vous et nous, l'inimité, la haine sont apparus jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Drei französische Dschihadisten haben ihre muslimischen Landsleute aufgefordert, ihrem Beispiel zu folgen und sich der Miliz Islamischer Staat anzuschließen. Takbir! Das Video mit dem Aufruf wurde auf einer dschihadistischen Webseite veröffentlicht. Darin verbrennen die Männer ihre Reisepässe. Einer droht den Feinden des Islam, insbesondere Frankreich. Die Mudschahedin in aller Welt würden nicht zögern, wenn sich die Möglichkeit ergäbe, ihnen die Köpfe abzuschlagen. Zu Gnade fügt Gnade. Wir flehen zu euch. Bitte hören. Bitte aufhören. Ich halte das nicht aus. Das sollen von mir aus andere aushalten, ich nicht. Die sollen geköpft werden. Und der eine ist, ich sagte es schon unter Zittern, dass sie mich auch noch erwischen, lebendig verbrannt worden. Wo gibt's denn sowas? Bei uns hat es sowas schon lange nicht mehr gegeben. Ich ertrage nicht einmal ein Bild davon, das ich mir selber gemacht habe. Da brennt einer, dort werden andere geköpft. Ich starre in den Kasten mit den tobenden Bildern hinein. Die Erschossenen werden während der Erschießung gefilmt, damit die Menschen wissen, dass kein Vergehen vergeht. Da läuft er dahin, der Film, oder wie man das jetzt nennt. Irgendwo sitzen sie, wer auch immer, mitsamt der Mutter oder wer halt noch lebt, und hofft, dass diese Kinder den Tod nicht erleiden. Und da sind sie schon tot. Kaum hat man es gedacht, war es schon gemacht. Wir können diese Stätte nicht einmal hüten, denn sie war in einem Film. Sie war zu rasch vorbei, als dass wir uns vor ihr hätten aufstellen können. Ausgeschlossen sitzen wir im eigenen Haus, das doch immer so aufgeschlossen war. Ratlos. Wir müssen sterben, ich und du. Wie diese hier, wenn auch nicht so grauenhaft, mit Flammen und Messern und Kalaschnikows und so. Mama ist tot. Wer sagt das? Ich und in Dankbarkeit. Die aber sagen, diese Mutter und Vaterlosen sagen, wo denn Mutter ist der Vater hin? Tot. Wo denn Vater ist die Mutter hin? Auch tot. Es verwundert uns nicht, dass sogar die vor uns geflohen sind, denn wir kennen weder Vater noch Mutter. Die uns mit Worten hätten trösten können, die gibt es nicht mehr. Wenn das Tor knarrt, dann ölen wir seine Angeln. Wir gehen hinein, bringen alle um. Sich hinzuwerfen vor eines Vaters teurem Knie, das machen wir nicht. Denn kein Vater ist da. Nur Gott, unser Herr, der so groß ist, dass wir nicht über ihn drüber schauen können. So können wir sicher sein, dass er auf uns schaut, auf uns herunterschaut. Welche Hoffnung kann er uns vermitteln? Keine, das ist nicht seine Aufgabe. Das Sein beenden wir, solange es nicht unseres ist. Das beenden wieder andere für uns. Es muss dann aber auch wirklich alles zu Ende sein. Es muss alles aus sein. Es darf nichts geöffnet werden. Es muss alles verschlossen werden. Es muss der Taumel des Massenhaften hergestellt werden, wo die rein körperhafte Männlichkeit in die Brutalität des Heroentums übergeht. Das geht, ja, das geht schon. Mit einer Kalaschnikow geht das alles. Mit zwei und einem Flammenwerfer und einem Raketenwerfer und einem Panzerbrecher und einem Käfig, wo das Brennen stattfinden kann, oder mit einer Autobombe oder mit einer Atombombe geht das alles leichter. Dieser Taumel, wie bringen wir den jetzt um und den dort? Wen bringen wir um, bis wir die Feinde nicht mehr zählen können und einfach alle umbringen? Damit wir Zeit gewinnen, bis neue kommen. Denn alle sind unsere Feinde. Bis noch mehr Ohnmächtige kommen, die keine Zeit bekommen dürfen, sich zu retten. Nein, einen Ort kriegen sie dafür auch nicht. Wenn der Tod ihnen nahesteht, ihr einziger Verwandter, dann soll er nur kommen. Denn nie soll ermüden der Menschenleid. Dafür sorgen wir schon. Den Hunden zum Fraß? Vielleicht später? Erst müssen wir das alles filmen, damit alles wissen. Die undankbaren Bewohner der Stadt, die nicht gehorchen wollen, die erschlagen wir alle mit diesen strahlenden Waffen. Die freuen sich so. Schauen Sie nur, wie blitzen die Waffen. Wir haben alles aufgenommen. Schauen Sie. Ist das nicht toll, wie wir alle erlegen mit schnellen Geschossen? Und die, welche Geschosse kriegen, die haben noch Glück gehabt. Es ist Zeit, sich zum Tod zu bereiten. Wird's bald? Wollt ihr ewig leben? Was rettet euch noch? Alle wurden in den Grund hinabgehauen, gestochen, durchlöchert, niedergeschlagen und hinuntergeschmissen. Wir hatten unsere Gründe dafür und jetzt sind wir berühmt. In jeder Welt, nicht nur in dieser. Wahrlich, das sagen wir euch. Das könnt ihr auch haben, wenn ihr euch Mühe gebt. Ich sage, lebt wohl, ihr Idioten. Allerdings, eins ist klar, ihr werdet uns nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ja, ja, schreit nur ruhig. Mir ist das egal. Uns werdet ihr schon noch sehen. Und es wird das Letzte sein, das ihr seht. Doch neue erscheinen, immer wieder neue, wie wir, tauchen einfach auf aus dem Nichts, wie Traumbilder im Sonnenlicht. Auf die müsst ihr achten. Die haben noch größere Wut als wir. Jeder noch größere. Da trennen sie schon wieder vom Rumpf ein Haupt mit ungeeignetem Werkzeug. Man sieht richtig, wie sie an diesem Haupt schuften müssen. Ich kreische, schreie wie eine Säge, die sich durch Fliesen fräst. Ein ganz besonders ekelhaftes Geräusch. Kopf abschneiden leiser, zum Glück. Zeugen berichten, es höre sich an, wie wenn eine Katze überfahren wird. Darunter kann ich mir nichts vorstellen. Die können recht bald nicht mehr schreien, weil sie keine Atemluft mehr haben. Der Kopf kommt zum Abfall, also er wird halt irgendwo hingeschmissen. Nein, er wird auf den nun unbewohnten Rumpf gelegt, nachdem er fürs Album, aber nicht fürs Familienalbum, denn zur Familie gehörte der nicht. Also er wird fotografiert und gefilmt und in dem einen oder anderen Gedächtnis bewahrt. Heute seid ihr zum Sterben noch nicht bereit? Das macht nichts. Wir sorgen schon dafür. Ich sage, Gott ist groß. Gut, aber ich kann ihn nicht genau sehen. Vielleicht ist er ja gar nicht so groß. Doch wenn Sie es sagen, wird es schon stimmen. Wo ist überhaupt mein Maßband? Gestern hatte ich es noch wegen der neuen Couch. Wieso sollte er das sein? Groß? Wie soll da von Ihnen in Gottes Namen etwas vollbracht worden sein? Das geht nicht, wenn man nicht genau weiß, wie groß dieser Gott ist. Moment, komme schon, ich habe das Band gefunden und lege es ihm jetzt an. Es wird so oft über ihn gesagt, er sei groß, dass viele es wirklich glauben. Ich möchte es gern wissen. Wir sollen uns ja gern auch im Display von dem Telefon anschauen, wo der Kopf gezeigt wird, wenn auch nicht dort, wo er hingehört, sondern dort, wo man ihn entschlossen in die Hand genommen hat. Der Körper liegt daneben. Umgang mit Ärger und Wut. Ja, wir ärgern uns ganz schön oft im Leben. Viele Menschen laufen wie Handgranaten durch die Gegend. Und dann ist die Frage, was machen wir dann? Und was machen wir generell mit Wut und Ärger, die wir über lange Jahre in uns gespeichert haben? Hier wurde unverhüllt Groll ausgedrückt und Zorn, nicht Wut. Die Wut wäre zu schnell vorüber gewesen. Der Zorn aber handelt korrekt, jedoch nicht politisch korrekt. Mit dem Blut der Toten bin ich angefüllt. Ich bin angefressen. Es macht mich rasend, dass dauernd welche sterben, die es noch gar nicht müssten, die es noch nicht geübt haben. Von alleine kann man es nicht. Wir sollten ihre Retter sein. Und was sind wir? Ihre Mörder. Und unsere Wellen färben sich blutig rot. Es ist kein Risiko und es ist kein Restrisiko, was ich hier sage. Ich kann alles sagen und ich darf es auch. Es muss nicht einmal in einer bestimmten Reihenfolge geschehen, die ich längst durchbrochen habe. Also so die Reihenfolge verletzen, das müsste auch nicht sein. Da kommen vorher andere dran. Jetzt lassen Sie doch meinen Arm los. So, und wir fahren jetzt mit unseren Familien zu unserer eigenen Kirche, die bereits vor langer Zeit reformiert worden ist, wenn auch nicht für jeden. Wir fahren zu unserer reformierten Kirche, die uns nimmermehr zu unserem Herrn einbestellen würde. Wir fahren freiwillig. Und unser Atem ist wie der Rauch von einem Opfer. Aber die, die getötet werden, sind Nichtraucher. Also vielleicht nicht, aber sie können nicht mehr rauchen. Ihr Kopf ist abgesägt, abgeschnitten. Ihr Körper jetzt ein leichtes Gewölke, das unser Gott zusammentritt wie Morgentau, den die Sonne sich holt. Denn die erholt sich jeden Tag. Tag rascher als die Toten. Das ist schon mal klar. Und der Tag wird auch klar. Alles klar? Haben wir vorhin was von Drachensaat gesagt? Schon vergessen, obwohl es keine 2 Minuten her ist? Nein, es war am Anfang und ist Stunden her. Das haben Sie gesagt. Entschuldigen Sie, aber Sie haben es gesagt. Sie haben es gegen die Einebnung und grenzenlose Anwendung des Führerprinzips gesagt. Sie haben es gesagt. Keiner hat es verstanden, denn einen Führer braucht man im Unbekannten. Und das wird durchgeführt und aus, also ausgeführt. Die Söhne dieser Erde, die der Gott des Krieges mit Tritten den Kiefer des Drachens leerend, also die Zähne hat er ihm einfach rausgebrochen, nicht? Damit er die Drachensaat also werfen konnte und die hat er ausgesät, wie gesagt. Diese unsäglichen. Deutsche werden unter Leiden geboren und sterben auch so, weil sie daran gewöhnt sind. Jawohl, die leiden schon auch. Oft sogar. Wenn wir alle Deutsche sind, dann dürfen wir auch alles. Wir haben es ja schon ausprobiert. Vielleicht nicht alles, aber den größten Teil davon. Das geht nicht nur, das zieht auch. Das zieht immer wieder. Dort zieht es alle hin. Wird immer gern genommen. Was geht gar nicht? Es geht gar nicht, dass wir uns aus bloßer Gottlosigkeit einen Punkt sich bilden lassen. Es geht nicht, dass wir uns bilden lassen. Wir binden uns gern. Das ja, wissen aber nicht an wen. Wer weiß es? Ich nicht, aber ich weiß, dass das den meisten wurscht ist. Blunzen. Ah, die warten, ob sie sich irgendwo anschließen können. Wichtig ist nur, dass es keine Steckdose ist, denn dort hängt schon ihr Handy. An irgendwas anschließen also. Eines Tages werden die sich wieder anschließen können, weil sie es wollen. Keine Ahnung, wer an wen, aber ich schaue mal nach. Vielleicht finde ich den Anschluss. Irgendeinen Anschluss werde doch sogar ich finden können. Wie und vor allem, warum soll ich sonst das Telefon, mit dem ich alles machen kann, auch telefonieren, wieder aufladen? Hier ist alles schon besetzt. Wie soll ich sonst wissen, was zu tun ist? Wer wird das hier schon lesen oder sehen? Ich gebe hier genaue Anweisungen. Wen interessiert's? Du bist für mich persönlich ein wertloses Fotzenarschloch. Du und deine verschrumpelte, geisteskranke Uroma Merkel, ihr seid die größten rassistischen Todfeinde und Hetzer gegen Deutsche und Deutschland. Grünes Dreckspack und Amischlampe. Ich hoffe, wenn es hier knallt, reißt es euch mit in den Abgrund. Ihr wollt andere als Nazis betiteln? Ihr seid die größten Nazis, denn ihr löscht das deutsche Volk aus, ihr Verbrecher. Immer mehr bin ich dafür, die KL in Buchenwalde und ganz Deutschland wieder aufzubauen, um euch Kinderficker zu vergasen. Verpiss dich, du Drecksfotze. Es kommt der Tag, wo wir euch kaputt machen. Du Nutte, warte es ab. Wir wissen, wo der Auto steht, Fürbringer der Lügen. Deine Zeit ist bald abgelaufen. Du stehst auf der Liste. Was wir in deinen Vorgarten werfen werden, das ist ein Ziegelstein. Sie wagen es, etwas in den Raum zu stellen, das sie selber sind. Sie trauen sich was, sehe ich recht? Auf eine Säule haben sie sich auch noch gestellt. Das kann nur ihrer Unkenntnis entsprechen. Ich weiß aber nicht, von was. Ich meine, ich weiß nicht, was sie nicht kennen, Trottel. Sie haben sich unweigerlich und unübersehbar dem Kreis der Desinformanten zugesellt. Von dieser Art Desinformation, die vor allem in vergangenen Jahrhunderten hochkonjunktiv hatte und nun zur sogenannten Weltsituation aktiv beiträgt, gilt es, sich jetzt zu trennen. Kapiert? Langsam, bitte, Vater. Wie soll ich das alles sonst mitschreiben? Der Mann spuckt und schäumt so beim Reden. Ist das eine Waschmittelwerbung? Bier? Er bietet einen entsetzlichen Anblick. Soll ich das nicht lieber mit dem Handy aufnehmen und dann abschreiben? Das wäre mir lieber. Der rast. Der rast. Siehst du das nicht, Vater? Womöglich verlieren wir ihn noch. Es genügt nicht, mein Geschick zu bejammern. Ich brauche ein besseres Aufnahmegerät. Ich habe eines, aber das habe ich nicht mitgenommen. Habe nicht gedacht, dass ich es brauchen würde. Der schreit jetzt. Ich verstehe ihn kaum. Er hat diesen Schaum vor dem Mund, den er erst wegblasen muss. Du wirst nie wieder ruhig schlafen können. Na, wenn Sie so schreien, sicher nicht. Egal, wie oft du mich mit deiner Fascho-Inquisitionstaste zensierst, du wirst die Wahrheit niemals aufhalten können. Mein kleiner Goebbels-Glotzen-Billig-Alkohol-Matrix-Fascho. Es hat keinen Sinn, wenn Sie dagegen treten. Das ist meine Säule, da stehe ich drauf, die trete ich selber weg, wenn's sein muss. Und die ist sehr hart. Sie werden schon merken, was Ihre Füße dazu sagen. Was soll ich darauf antworten? Nicht auf das, was die Füße gesagt haben. Entweder werden Sie nun wahrlich wach oder verharren weiter in Ihrer Station als Fürbringer der Lügen. Lügen, Lügen, Lügen! Na dann sprich doch selber, wenn du der Wahrheit mächtiger bist. Na schön, ich werde sprechen, aber erst, wenn die Mordwut dich verlässt. Das habe ich vorhin schon gesagt, aber in deinem blutigen Nebel hast du es überhört. Versager und Parasit! Wenn Sie wirklich so eine Koryphäe auf Ihrem Fachgebiet wären, dann hätten Sie auch einen angemessenen Job bekommen. Haben Sie aber nicht. Lassen Sie sich von einer Hartz-IV-Nutte einblasen, falls Sie überhaupt einen Steifen bekommen sollten. Hast du geglaubt, das würde keine Folgen für dich haben? Du wirst nie wieder ruhig schlafen können. Wir wissen, wo du wohnst. Wir kennen dein Gesicht. Zieh dich warm an. Die Funken werden fliegen. Egal, wie oft du mit deiner Fascho-Inquisitionstaste zensierst. Du wirst die Wahrheit niemals aufhalten können. Das sind keine Rätselworte. Das ist unsere Aufgabe als identitäre Jugendbewegung. Genau dorthin zu gehen, wo es unsere politischen Gegner, der in den Redaktionsstuben und in den Parlamenten sitzt, am allermeisten wehtut. Und das haben wir heute getan. Und getroffene Hunde bellen. Und das haben Sie heute getan. Ich danke euch, dass ihr heute alle gekommen seid, so mutig gewesen seid, hierher zu kommen, für das freie Wort, für das freie Denken, für das Buch. Diese Lesung in dieser Buchhandlung darf hier nicht stattfinden, sage ich, urteile ich. Mit einer Lesung fängt es nämlich schon mal an. Was fängt an? Keine Ahnung. Doch ich weiß, wer nicht mit uns ist, ist gegen uns. Sie rufen eine Persönlichkeit der Vergangenheit dazu auf, wieder zu leben. Sie wollen etwas nicht und sagen es auch. Was bitte wollen Sie nicht? Wollen Sie im Geist rückwärts schreiten, bis Sie in eine Unzeit kommen, einem Ungeist, der Sie nicht erwartet und noch nicht aufgeräumt hat? Nein, antworten Sie, das wollen wir nicht. Wir wollen eine neue Zeit ankündigen, in welcher der Geist gar nichts mehr zu sagen haben wird. Das wird Ihre Zeit sein und sie wird einen gewaltigen Umfang haben. Sie sind jetzt keine Nazis und haben einen Gott, für den Sie sich umbringen lassen und auch selber umbringen würden. Allerdings andere. Und Sie haben eine neue Partei. Weit und breit findet man keine bessere. Eine Alternative, die selbst schon eine Alternative ist. Alle sind sie für Deutschland, welches lebt. Man hätte es schließlich auch ganz zerstören können. Seine treuesten Anhänger toben also vor dieser Buchhandlung, in der heute die Lesung stattfindet. Hier spricht einer, der nicht für uns und daher gegen uns ist. Und indessen der Leser liest und die Zuhörer zuhören, kehrt die Menge vor den Toren heim. Aber es ist ein Hinaus, nicht ein Hinein, dieses Heim. Sie kehren sich hinaus in die sonnenlosen Gründe der Nacht, die gar keinen Grund hätte, so finster zu schauen. Der Grund liegt in der Natur. Im Kampf sehen viele eine Art Weihe, die Glücklichen. Ich sehe nichts, sitze zu weit hinten. Könnten Sie Ihren Kopf bitte ein wenig nach links halten, damit ich rechts an Ihnen vorbei nach vorne schauen kann? Wir überlegen noch. Wir überlegen was anderes, ob wir Nazis sind oder lieber eine Identität haben, die von allem, das es gibt, unabhängig ist. So eine hätte ich auch gern. Warum sind wir keine Nationalsozialisten? Naja, wir sind es irgendwie schon. Das kann man heute schon wieder sein. Man kann sich ja an das halten, was war, oder nicht? Unseren Eltern und Großeltern wurde großes Unrecht getan. Sie waren Helden, keine Verbrecher. Beklagen wir den Geist der Zerstörung in dieser dunklen Zeit? Wir sind Bürger. Wir haben die Nächte durchgearbeitet und Landesverbände bereist. Wir lassen abstimmen. Jede Stimme zählt. Wir suchen natürliche Verbündete. Wir suchen natürlich Verbündete. Draußen in der Nacht stehen sie schon. Wir können uns auf Bisheriges berufen, was in einer anderen Zeit Geltung hatte. Gut, also machen wir das. Wir können andere sein. Ja, das machen wir jetzt. Wir sind jetzt andere. Unklar vermissen wir etwas, das war, aber wir sind jetzt andere und brauchen es nicht mehr. Als die, die wir waren, haben wir es noch gebraucht. Jetzt nicht mehr. Wir haben noch das Wissen gebraucht. Ein unklares Vermissen. Das Wissen verblasst. Es wird schmerzlich vermisst, aber nicht von mir. Bei mir gilt es nichts mehr. Es hat keine Geltung mehr. Egal. Unser unabwendbares Massenwesen schaut hinein und dann schaut es wieder hinaus, bevor uns noch das erblindende Verrechnen von Erfolgen gezeigt werden kann. Ja. Das ist unser Gott. Aber der ist uns ganz egal. Das heißt aber nicht, dass er allen egal ist, wenn auch als ein anderer. Ein anderer ist anderen nicht ganz egal. Der gilt ihnen. Wir werden auch persönlich. Ja, auch das können wir werden. Wir laufen unserer Lebensnähe nicht nach. Wer ist uns im Leben noch nah? Ja, jetzt gehe ich auf die Straße, um hier gegen die ganze Scheiße zu demonstrieren. Aber deswegen bin ich rechtsradikal, ich bin kein Rechtsextremist und ich bin bestimmt kein Nazi, wie ich ja bestimmt wäre, oder? Wir sind keine Nazis, wir sind Patrioten. Ich will nicht rechtsgesinnt klingen oder so, denn so bin ich nicht. Ich bin ein stinknormaler Deutscher und ich finde das gut, dass man hier Flagge zeigt. Und ich bin kein Nazi. Ich bin voller Hass. Voller Hass. Die müssen weg. Fügen wir sie zusammen, die Worte, wie die Physik es sich nicht vorstellen könnte. Die ist die Nachfolge vom Anfang, bevor die Welt sich bildet und dennoch lieber ungebildet bleibt, nicht wahr? Weil immer alle dermaßen wütend sind, dass sonst nichts mehr in ihren Kopf hineingeht. Und so fällt auch meine Wut leider gar nicht weiter auf. Sie wird als ein nicht mehr festhalten können dargeboten, aber keiner schaut hin. Jeder Entmachtete ärgert sich erstmal. Dann fragt er, wer das gemachtet hat, wer ihm seine Macht weggenommen hat. Und dann kriegt er eben die Wut. Wer den Mangel findet, der findet die Beschwerdestelle. Und die ist meist Gott. Ja, bloß welcher? Sie sind an der richtigen Adresse. Endlich geht's unbürokratisch zu. So, und an den schließen wir uns jetzt an. Das geht manchmal in 2-3 Wochen. Da schließen wir uns schon an etwas, das wir gar nicht kennen können. Umso besser. Es zerreißt der Zweifel. Das ist Wut. Wir haben sie. Wir haben zu fassen gekriegt. Und jetzt können wir nicht mehr fassen, was wir da angerichtet haben. Also, Essen ist das keins. So drückt sie sich aus, dass man wie betäubt ist und nicht weiß, was man tut. Aber man tut es dennoch. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wer meine Freunde sind und wo sie weilen, fern oder nah. Besser fern, sonst bringe ich die auch noch um. Und dann habe ich keine Freunde mehr. Das wäre doch schade, oder? Wer ist fern? Wer ist nah? Der ist fern, denn ich kenne niemanden, der so spricht. Feierabendbierchen, Chemiegülle, Natriumglutamat, Chemiedreck-Fastfood, Pharma-Mafia-Profit-Vampir-Chemiedreck wie Fluor auf Zahnpasta und Alu auf Kopf oder in Deo, nein, in ihr oder Nanopartikel in Hirni, Pandemrix, Schweinegülle, Grippeimpfungen und DAX-Pusher, Matrix-blaue Viagra-Pillenfraß, neben No Klar, Nuklear, Kriegstreiber, Aspartam, Chemiegülle, Zuckerbrause, Hirnfick, Mikrowellentoaster, Glotze für Staatssicherheits-Narkohypnose, bedenkenlos, bedankenlos, bedankungslos. Vorher noch Geist und Körper gesund. Dann alle erdenklichen Industriegifte aus dem Supermarktregal konsumiert. Kontaminiert, wollte ich sagen. Das Kontaminierte konsumiert, na? Und wo ist der jetzt, ihr gesunder Menschenverstand? Wo ist ihr kritisches Akademiker-Analysevermögen? Ist es im Arsch? Ist es anal? Ist es banal? Ich meine mit Sicherheit ja. Meinen Sie, wir können ihn jetzt wieder losbinden? Hat er sich etwa selber dort festgebunden? Ich verstehe nicht, wieso die Menschen sich dauernd binden wollen. Und dann regen sie sich wieder dermaßen auf. Unglaublich. Also ich glaub's schon. Hör mal, Leute. Es reicht mir langsam. Und jetzt werde ich wirklich mal sauer. Das kann ja wohl überhaupt nicht angehen, was in diesem Land stattfindet. Ich kann das alles in meiner Wut nicht mehr unterscheiden und schlage blind um mich. Auf die Blindheit kommt es in der Wut besonders an. Manchmal kann man sie nur schwer erzeugen. Sie ist ja kein industrielles Massenprodukt. Sie muss speziell und individuell eigens angefertigt werden. Dann muss ein Unheil gemeldet werden und dann wundern wir uns, dass diese Leute so rasen. Sie beachten ihre Beschränkungen nicht. Was? Und meine Frau soll ich in diesem Zustand auch umgebracht haben? An meinem Weibe wurde zum Mörder ich? Das gibt's nicht. Ja, ja, mein Sohn, gut, dass du fragst. Zufällig weiß ich, dass du das alles mit deiner Hand vollbracht hast. Die zweite hast du aber dazu nehmen müssen. Was? Wirklich? Meine Frau? Die wollte ich doch gar nicht umbringen. In meiner Wut wollte ich das ganze Haus zertrümmern. Aber dass meine Frau drinnen war, das habe ich gar nicht gemerkt. Man erkennt in diesem Zustand ja nichts mehr. Der mich da noch entreißen könnte, dem Zweifel, der ist noch nicht geboren. In der Wut gibt es keinen Zweifel. Man hätte auch keine Zeit mehr dafür. Gezweifelt wird vorher, wenn überhaupt. Danach ist es zu spät. Wer heilt mein Vergessen? Keiner, denn ich will ja nicht vergessen. Ich will es immer rauslassen, was ich nie gewusst habe. Dort drüben rennt es, das Unbewusste. Wie diese Männer, auf die ich auch eine unglaubliche Wut habe. Doch in meiner Blindheit sehe ich sie nicht richtig. Sind das die, die wir umbringen wollten? Ich sehe den Abzugshebel, weiß auch, wie der betätigt wird und was dann passiert. Aber wir fragen uns doch, wo? Wo fasste uns das Wüten? Wo fasste jeden das Wüten? Fast jeden zumindest. Wo war das? Wo verdarb es uns? Für wessen Verderben haben wir gesorgt? Ich könnte kotzen über euch. Sag mal, merkt ihr eigentlich noch was? Kriegt ihr überhaupt noch mit zu dem, was bei rund um euch herum passiert? Na, Halleluja, ey, mir platzt der Arsch! Ich habe dauernd Schaum vom Mund vor Wut. Das sollte ich aber nicht, denn die Abseitigkeit des Denkens bedeutet Fernbleiben vom Heutigen. Und was soll ich sonst sagen? Worüber soll ich sonst etwas sagen? Was gestern war, habe ich schon vergessen. Ich beginne jetzt zu rasen. Es steigt in mir hoch. Ich spür schon, ich habe keine Stimme. Die wurde mir bei der letzten Wallfahrt, nein, Wahlfreiheit, abgenommen. Aber ich habe eine Art Kocher, einen Herd, der mich erhitzt, der mich auflädt. Meine Ohren werden gleich ganz rot sein. Ist das bereits Menis, wie man umgangssprachlich auf Griechisch so sagt? Ist das der Zorn des Herkules-Furens? Ist das meine Mai, Furo Insanio? Keine Ahnung, wie lang der Furor diesmal andauern wird. Es ist jedoch eine Empfindung, gegen die man sich nicht wehren kann, die aber mit Liebe nichts zu tun hat, eher das Gegenteil. Ich bin betäubt vor Grauen, dass ich nicht aufhören kann. Ich weiß nicht, wo ich bin und frage daher, wo bin ich? Meine Freunde weilen mit Sicherheit fern, nur um mir nicht nah sein zu müssen. Keiner da, der mich dem Zweifel entreißt, ob ich das bin, die hier herumrast, in sich selbst verschlossen, aber gleichzeitig beweglich, in engen Grenzen. Wer heilt mein Vergessen? Nie vergessen, nie wieder vergessen. Ja, das muss ich immer sagen, wenn man mich fragt. Eigentlich ist es mir lieber zu vergessen. Da muss nichts geheilt werden. Ich vergesse also, sinke zurück. Doch man lässt mich nicht. Aus den Lungen rinnt glühender Atem langsam nun. Der wird aber auch bald schneller werden. Beeilung! Warum musste man meine alte Brust extra fesseln an die Säule hier, auf die ich mich vorher gestellt habe? Ich springe schon nicht runter. Diese Säule ist genau der Aufenthaltsort, den ich mir erwählt habe. Bloß, was mache ich jetzt dort droben auf jenem Berge? Ach, es ist nur ein Sockel, ein Podest. Bin ich hier im Totenreich? Hoffentlich nicht. Dort sind Leute, die ich keinesfalls treffen möchte. Mama und Papa, Igitt. Alles sonst Gewohnte ist mir unbekannt. Es ist in mir abgewohnt. Es sollte renoviert werden. Ein Glück, meine Adresse kenne ich noch. Zur Sicherheit hänge ich mir aber ein Schild um den Hals. Das haben wir mit Papa auch so gemacht. Es hat ihn immer jemand nach Hause gebracht. Wo ich derzeit zur Sicherheit schon bin, zu meiner eigenen Sicherheit. Liegt es daran, dass ich schon nahe dem Totenreich wohne? Das schreckt die Leute ab, begreiflicherweise. Das, womit ich immer so scharf geschossen habe, das liegt in Form einer Kalaschnikow. Einer Form, die ich nie für meine Waffe gewählt hätte. Die ich aber annehme, wenn es schließlich nicht meine Waffe ist. Die liegt am Boden, liegt auf dem Grund verstreut, weil ausgerechnet ich darüber nachdenke, warum die gemordet haben und jetzt selber tot sind. Gewiss nicht ich allein. Was glaube ich da schon wieder? Ich bin, wie üblich, eine von vielen. Die Säule trete ich mit den Füßen weg, damit ich direkt vom Himmel hängen kann. Vom Himmel her, da komme ich auch. Wieso? Weil ich es sage und meine Wut, mein lieber Kampfgenosse, die mir immer so geholfen hat, ich rege mich halt leicht auf und gern. So wie die Poster in den Foren sich leicht und gern aufregen, das ist menschlich. Das ist die Not der Heimat und Notlosigkeit. Die haben niemand anderen, der ihnen zuhört. Nur dieses Forum hört ihnen zu und das auch nicht sehr. Diese Wut. Na, was ist mit dir? Können sie es nicht sagen? Können sie nicht oder wollen sie nicht? Die ist nun gar nicht mehr zu fassen, meine Wut. Denn obwohl alle wissen, sie sollten das unterlassen, hat irgendein Idiot ihre Fesseln gelöst. Und jetzt haben wir den Salat. Zuerst nur Zähne knirschen, dann brüllen, dann mit den Füßen aufstampfen, dann freveln, dann Mordlust, Mordwut. Wut von Elfriede Jelinek mit Jan Bluthart, Katja Bürkle, Thomas Leubel, Petra Morsee und Stefan Wilkening. Ton und Technik Gerhard Wichow, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Leonhard Koppelmann. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer. Das eben gehörte Hörspiel Wut von Elfriede Jelinek finden Sie auch im Hörspielpool des Bayerischen Rundfunks sowie weitere Informationen zu unserem Programm unter bayern2.de.